Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Das ist unser vorletzter Freitag. Es wird jetzt immer heißer. Nächste Woche ist unsere letzte Sendewoche. Und heute ist der vorletzte Freitag. Schön, dass ihr da seid. Ja, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, wie immer, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin ist die Beatrix. Beatrix ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Liebe Beatrix, ich freue mich, dass du da bist. Ja, schön. Also vorab möchte ich eigentlich nur erstmal sagen, dass ich Jahrzehnte schon Domian schaue und das also immer verfolge. Und ja, eigentlich jetzt bin ich in einer Situation, wo ich dich gerne um Rat fragen würde. Mhm. Und zwar vor ungefähr ja, 6 Wochen, 6,5 Wochen ist mein Mann ganz, ganz plötzlich verstorben. Mhm. Es hatte sich also Anfang Oktober, mein Mann ist selbstständig gewesen, wir sind beide aus dem Bankbereich, Anfang Oktober, wir haben ein ganz normales, ausgefülltes Leben geführt, hatte er leichte Beschwerden am Bein. Nichts Großes, ist damit aber trotzdem dann zum Arzt gegangen, der hat sofort Alarm geschlagen. Ich will das auch verkürzen jetzt. Die Diagnose, die dann im Krankenhaus gestellt wurde, mein Mann hatte also vorher keine Schmerzen, keine Beschwerden, vorab auch, er war Vorsorgepatient. Ne? Die Diagnose, die dann gestellt wurde, war Tumore in der Lunge, Tumore im Bauch, Tumore in der Prostata, Metastasen im Kopf, Metastasen in allen Knochen. Und es hat sich bemerkbar gemacht am Bein? Nee, das war ganz was anderes. Also er hatte am Bein einfach nur so eine leichte Entzündung, hatte sich da mal gestoßen. Aber deshalb war er zum Arzt gegangen und da hatte man ihn untersucht und dann plötzlich kam und das alles raus. Waren die Blutwerte also extrem hoch in der Entzündung. So. Mhm. Jetzt ist das also so weitergegangen, dass er eigentlich nur einen einzigen Tag selbst von seiner Diagnose gewusst hat. Wir waren gemeinsam dann im Krankenhaus und ich bin auch gar nicht mehr weggegangen. Und er sagte eigentlich nur ganz realistisch zu mir, ja, Engel sagt er, das ist ein Schluck aus der Pulle, das ist ein Todesurteil für mich. Das hat er so verstanden. Sofort. Er hat sich also auch klar und deutlich informiert bei dem Chefarzt gemeinsam mit mir. Wir waren eigentlich immer eine Einheit. Ich bin 12 Jahre mit meinem Mann zusammen und verheiratet, 4 Jahre erst, also meine zweite Ehe. Und ja gut, dann habe ich ihn auch gar nicht mehr allein gelassen und am nächsten Tag schlug der Chefarzt aber vor, weil die Metastasen im Kopf doch schon deutlich groß waren, dass er trotzdem bestrahlt werden muss, weil das sonst Probleme gemacht hätte. Und so wie wir jetzt miteinander reden, war mein Mann war also wirklich fit. Er war zwar erschöpft, deutlich erschöpfter als sonst, aber er konnte laufen, er konnte. Hat er dann zu dem Arzt gesagt, da war ich eben auch dabei. Er hat also immer darauf bestanden, dass wir gemeinsam, so war auch unser Leben, die Dinge so annehmen, wie sie kommen. Und er hat gesagt, wir sind eine Einheit, wir hören uns das jetzt an, was der Arzt sagt. Und dann hat mein Mann nur vorher gesagt, also Herr Doktor, ich gehe mal ganz kurz zur Toilette, dann besprechen wir das jetzt. Und in dem Moment ist er dann, haben wir einen lauten Knall gehört, ist er zusammengebrochen. Die Metastasen sind nach dem CT, was dann ganz schnell gemacht worden ist, noch einmal alle geplatzt im Kopf und er war hirntot. Kam also dann zurück. Und das ist jetzt eigentlich das eigentliche Problem. Also ich habe meinen Mann dann praktisch noch ganz normal, zwar sehr traurig, wir haben also natürlich geschockt reagiert auf diese Diagnose und haben uns eigentlich festgehalten miteinander und waren ja auch, wie gesagt, in so einem Ausnahmezustand. Und dann kam er zurück von dem CT, gelähmt, den Blick verdreht und hirntot. Und dann habe ich mir ein Bett in das Zimmer stellen lassen. Er hat 7 Tage oder ungefähr noch gelebt. Ne? Er hat 7 Tage noch gelebt. Gab es Hilfsmaßnahmen? Gab es Maschinen, die ihn unterstützt haben? Also der Arzt, ich habe dann also zusehends gemerkt, dass er schwer Luft bekommt. Dass der Haupttumor war ja die Lunge. Er hat auch geraucht, ne? Also Lungenkrebs bekommen. Und der Arzt hatte nur zu mir gesagt, ich sag, wie können wir denn jetzt meinem Mann helfen? Und da hat der Arzt gesagt, dass wir ihn in Frieden sterben lassen. Ja. Dass wir nichts, aber auch wirklich gar nichts. Ich habe gesagt, und nehmen Sie ihn doch an die Lungenmaschine oder wie auch immer. Und dann hat er gesagt, also Frau Butgereit, wissen Sie was, Ihr Mann ist so voller Krebs, er ist jetzt ein hundertprozentiger Pflegefall, geistig und körperlich. Und das hat ihn auch sehr, ja eigentlich, Beatrix, ich habe in das dem Moment sehr entstellt. Ne? Also mein Mann kam ja zurück und war dann auf einmal weg, abgerissen von mir. Ich konnte ja auch nicht mehr seinen Blick. Ich habe mir immer gewünscht, ich habe natürlich mit ihm gesprochen. Sein Gesicht hatte er noch bewegen können irgendwie. Ich unterbreche mal, weil ich jetzt diese Vorgeschichte sehr gut verstanden habe, wie du sie erzählt hast. Was ist jetzt der konkrete Anlass deines Anrufes? Kann ich dir sagen. Also dazu kommt noch, will ich ganz kurz noch benennen, innerhalb der letzten 10 Monate habe ich also meinen Vater auf seinem letzten Weg im Hospiz und auch während seiner Chemotherapie begleitet. Das war ungefähr 9 Monate her. Das hat er sich sehr gewünscht. Ich habe das auch wirklich voller Liebe getan. Danach ist meine Mutter extrem dement geworden. Die war immer schon ein bisschen tüdelig, aber also da habe ich also auch große Belastung. Und als das alles vorüber war, hat eigentlich mein Mann gesagt, Mensch, du hast so vieles jetzt getragen, jetzt müssen wir wieder was Schönes empfinden und machen und tun. Und dann ist er gestorben. Und das Problem, was sich jetzt zeigt... Genau. Das musst du mir jetzt erklären, warum du anrufst. Ja, das ist eigentlich, ich habe auch schon einen Termin bei einem Psychologen vereinbart, es blenden sich Tag und Nacht permanent eigentlich Bilder für mich ein. Also ich kann aus Erschöpfung einschlafen, dann werde ich nach spätestens 2 Stunden wieder wach und auch tagsüber, wo ich meinen Vater sehe, wie er stirbt. Mein Vater ist von 100 Kilo abgemagert auf 30 Kilo und ich habe ihn also wirklich gehalten, wie er gestorben ist, wie mein Mann eigentlich hirntot da liegt. Also sind das Bilder, die dich belasten, dass du diese Tode, die du miterlebt hast und die schweren Zeiten, dass die immer wieder dich jetzt quälen und in dir hochkommen? Ja. Ich kann auch nicht mehr weinen. Ich habe also die letzten 6 Wochen so viel geweint. Ich kann auch erkennen, dass ich professionelle Hilfe brauche, die allerdings erst später greift, weil man so schnell keinen Termin bekommt. Ja, ich weiß, das ist immer das große Problem. Im Grunde genommen, Beatrix, stehst du ja jetzt noch im Trauerschock. Das war ja das schon... Das weiß ich jetzt nicht. Bitte? Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, oder? Das kann bisweilen eine ganze Zeit dauern. Schau mal, was du mitgemacht hast. Einmal die Geschichte von deinem Vater, von der Mutter. Dann erfährst du das von deinem Ehemann völlig überraschend. Niemand hatte damit gerechnet. Und dann bist du so nah an diesem dramatischen Absturz und letztendlich an seinem Tod. Und das Ganze ist gerade mal 6 Wochen her. Ich glaube, fast jeder Mensch würde extrem betroffen sein. Das ging mir ganz genauso, wenn ich in deiner Situation wäre. Dass diese Bilder immer noch, oder was heißt immer noch, immer wieder und jetzt vielleicht sogar verstärkt hochkommen, ich glaube, das ist auch ein normaler Prozess deiner Trauer und deines Leides, was du erfahren hast in der letzten Zeit. Dass du jetzt den Griff machst zu einer professionellen Hilfe, finde ich völlig in Ordnung. Das kann dir nur nutzen. Aber du hast gesagt, das ist natürlich wahr. Man hat Wartezeiten und man kriegt das nicht sofort. Hast du überlegt, in eine Trauergruppe zu gehen? Nein. Also ich habe die Befürchtung, dass man da so viele andere Schicksale auch erfährt. Dass einem das vielleicht ganz, ich bin eigentlich sehr sensibel, einfühlsam, dass man das auch von den anderen noch, wie soll ich das sagen, miterfährt und ich verstehe, was du meinst. Belastet, ne? Ja, es gibt Menschen, denen das dann so geht, wie du es gerade geschildert hast, die das dann nicht das auch noch aushalten können und wollen. Aber es gibt Menschen, und deswegen, man muss es ausprobieren, die sich in einer solchen Gemeinschaft, wo alle Menschen quasi im gleichen Gefühlszustand sind, sehr aufgehoben fühlen, weil sie nicht spielen müssen und sie fühlen sich verstanden in jedem, was sie sagen, weil der andere genauso empfindet. Ich würde es dir raten, zumindest mal zu versuchen. Du kannst es ja sofort abbrechen, wenn du sagst, das ist nichts. Vielleicht auch für die Übergangszeit, bis du zu einem Therapeuten kommst. Das ist so. Also was sich jetzt für mich darstellt, das habe ich auch sicherlich überlegt, ne? Es ist trotz alledem, was alles passiert ist, ein schöner Zustand. Ich bin eigentlich nicht einsam. Ich habe zwei erwachsene Söhne im Nahbereich wohnen, die, ja, mein älterer Sohn hat also zufällig ständig in meiner Nähe zu tun und ist immer da. Mein jüngerer Sohn genauso. Ich habe auch einen kleinen Freundeskreis, einen sehr beständigen über Jahrzehnte. Das ist alles hilfreich. Das ist alles hilfreich. Ich wollte mich eigentlich abkapseln und das lassen diese Menschen gar nicht zu. Sehr gut. Also die kommen einfach und ich weiß jetzt zum Beispiel, hatten wir ein Adventsessen, das habe ich abgesagt und dann stand meine Freundin hier und sagt, weißt du was, das musst du nicht absagen, du musst dir jetzt ein Kleid anziehen, dich schick machen und mitkommen, fertig. Und du kommst jetzt mit, egal ob du nein. Und du hast es gemacht. Ich habe das gemacht und es hat auch wirklich dann, sage ich jetzt mal, es war ein schöner Abend und ich gestalte auch meinen Alltag. Mein Mann hat mir einen kleinen Hund letztes Jahr geschenkt, war mein Riesenwunsch. Der fordert eigentlich auch und ich selber bin eigentlich jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, hilflos, dass ich, manche würden vielleicht gar nicht mehr aufstehen oder wie auch immer. Ich gestalte meinen Alltag. Läuft das alles gut um dich herum? Ja, aber ich kann einfach nicht mehr normal denken. Also ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ich verstehe dich sehr gut. Ich sehe ständig, ich habe über Tag schöne Erlebnisse, die ich mir sogar bewusst selber jetzt verschaffe, die also mit meinem Hund spazieren oder ich besuche auch irgendwelche schönen Events und ich sehe meinen Mann vor mir, wie er abgesaugt wird, wie er gelähmt ist, wie er... Finde ich fast normal, dass du das siehst. Echt? Ich glaube, das würde mir ganz genauso gehen. Das ist ja ein traumatisches Erlebnis, was du da mitgemacht hast. Ich krieg das überhaupt nicht weg. Also ich meine immer, dass ich so einen schönen Lebensinhalt auch alleine ist. Es kommt mir jetzt eigentlich zugute, dass ich nicht nur fixiert auf meinen Mann gelebt habe, der ein ganz wunderbarer Mensch gewesen ist. Das also hat sich auch gezeigt. Die Einbettung, wie du sie gerade beschrieben hast, das ist alles sehr gut und du machst das auch alles richtig. Dass man Menschen um sich herum hat, die einen tragen und halten, ist Gold wert in einer solchen Situation. Letztendlich ist man aber im tiefen Inneren mit der Trauer alleine. Und da ist jeder Mensch anders, wie er das bewältigt und welche Strategien nötig sind, um aus dieser Trauer rauszukommen. Also, ich finde das mit dem Psychologen gut. Ich rate dir, das mit der Trauergruppe mal auszuprobieren. Und dann möchte ich sehr gerne, dass meine erfahrene Psychologin, die Magdalena, jetzt noch mal ein paar Worte mit dir redet. Die hat sicher auch noch ein paar Ideen, die dir helfen könnten. Schade, dass du nicht länger die Sendung machst. Was ist denn dein Beweggrund aufzuhören? Die Nachtarbeit. Die permanente Nachtarbeit seit fast 22 Jahren. Ich glaube, das belastet auch, ne? Ja. Liebe Beatrix, ich wünsche dir Kraft. Aber vielen, vielen Dank dafür, für die vielen Jahre auch. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Okay, danke schön. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft gleich zurück. Ja. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, es naht allmählich das Ende. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich habe eine Bitte an euch. Wir haben nächste Woche Freitag die letzte Sendung. Und ich würde mich ganz gerne in der letzten Sendung mit einigen von euch unterhalten, mit denen ich vielleicht vor vielen Jahren, das kann doch schon sehr lange her sein, mich schon mal unterhalten haben. Und ihr habt mir vielleicht eine sehr besondere, eine dramatische oder sehr ausgefallene Geschichte erzählt. Wenn sich diese Geschichte weiterentwickelt hat, wenn etwas Neues passiert ist, würde ich sehr gerne mit euch nochmal sprechen. Deshalb bitte ich euch, uns zu mailen unter domian@wdr.de unter dem Stichwort, jetzt habe ich das Stichwort vergessen, ich muss meinen Redakteur mal fragen, was für ein Stichwort hatten wir vor allem? Rückruf, genau, Stichwort Rückruf. Also unter dem Stichwort Rückruf mailt uns doch bitte domian@wdr.de, wenn ihr nochmal mit mir sprechen wollt und wenn eure Geschichte, eine besondere Geschichte, etwas Dramatisches oder sehr Ungewöhnliches, wenn sich das weiterentwickelt hat. Das würde mich sehr freuen und das wäre sicher dann auch ein sehr schöner Abschluss für fast 22 Jahre Domian nächste Woche Freitag. Also domian@wdr.de. Weiter geht's mit Moritz. Moritz ist 27. Guten Morgen, Moritz. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Moritz, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich hatte, ich glaube, vorvorletzten Themenmittwoch war das, da ging's um Übersinnliches. Ja. Und da wollte ich auch schon anrufen eigentlich, aber das hat leider nicht geklappt bis jetzt. Mhm. Ich hatte damals ein Erlebnis, das war 2006, mit meinem Halbbruder. Mhm. Der ist an Herzasthma gestorben. War der jung noch? Wahrscheinlich, ne? Nein, der war 56. Ah, okay. Und also ich wusste das erst gar nicht. Ich war auf dem Schulrückweg nach Hause und auf einmal hatte ich so einen komischen Gedanken. Auf einmal so, wie man manchmal so Gedanken hat, die einem in den Kopf kommen. Ja, was ist eigentlich mit dem Elis, ne? Mhm. Weil das letzte Mal war ich bei ihm zu Besuch vor 3 Jahren, sonst hatten wir auch kaum wirklich Verhältnis zueinander, weil er immer sehr zurückhaltend war und ja. Und ihr wohntet auch weit auseinander? Ja. Mhm. Und es war auch so, dass eigentlich, wir haben eine große Familie und er hat sich mit niemandem wirklich verstanden, außer mit meiner Mutter und mir. Mhm. Auch wenn wir sonst eigentlich nicht viel zu tun hatten miteinander. Und ich habe mir gedacht, ja, der müsste doch, weil vor 3 Jahren hieß es, er würde nicht viel länger als 3 Jahre leben, ne? Mhm. Mit seinem Herzproblem. Mhm. Wer lebt der eigentlich noch? Ne, das war so mein Gedanke. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich am Abend auf einmal so gemerkt, so wie als würde mich jemand beobachten, so ein Gefühl hatte ich. Mhm. Also ganz komisch irgendwie, so ein bisschen unheimlich war mir schon. Aber ich habe mir dabei auch nicht viel gedacht in dem Moment. Und das ging dann 2 Tage lang. Und eines Abends hat dann meine Mutter angerufen und dann hat sie mir gesagt, sie hat erfahren, dass der Elis gestorben ist. Mhm. Und erst dann so langsam hat es bei mir Klick gemacht, dass ich mir gedacht habe, oh, das könnte ja vielleicht miteinander zusammenhängen. Mhm. Und dann war es so, dass wir in dieser Art und Weise noch einige Wochen lang kommuniziert haben. Und ich habe ihn auch danach noch... Wie, du hast mit ihm kommuniziert, als er schon tot war? Ja, also nicht jetzt so in Form von Sprache, sondern auch in dieser Form von diesen Gedankeneingebung. Mhm. Und ich habe ihn danach auch noch eine ganze Weile nach wahrgenommen. Es ging insgesamt 3 Monate ungefähr. Mhm. Was heißt genau wahrgenommen? Ja, ich habe einfach seine Präsenz wahrgenommen und diesen Übergang miterlebt. Mhm. Diese verschiedenen Phasen, die er da durchlaufen hat. Was meinst du mit Phasen? Ach, das kann man jetzt schwer beschreiben, aber was für mich interessant war, war, dass er mir klar gemacht hat oder dass es ihm scheinbar sehr wichtig war, dass ich nicht so über ihn denke wie die anderen. Weil er auch wohl gemerkt hat, dass ich ihn wahrnehme und er da so quasi angesetzt hat, dass er gesagt hat, denkt nicht so wie die anderen mit dem, ja, ach, wie dumm ist der Kerl, ne, dass er sich nicht operieren lässt. Und alle haben ihn immer versucht zu überzeugen. Ich habe ihn auch auf Wunsch meines Vaters versucht zu überreden, aber... Ich muss mal eben zwischendurch fragen, wie kommt denn dieser wahnsinnige Altersunterschied zustande? Dein Bruder, der Halbbruder, war damals schon 56? Ja. Wie ist das möglich? Ja, mein Vater, der ist letztes Jahr gestorben, der war 85. Ach so, okay. Der hatte mehrere Frauen und sind insgesamt 3 Familien. Ah. Jetzt erklär mir aber bitte doch nochmal das, wovon du gerade meinst, das kann man schlecht erklären. Ja. Was meinst du, die verschiedenen Phasen? Meinst du die Phasen, die er in der Jenseitigkeit, nachdem er verstorben ist, durchgangen hat? Ja. Erklär mir das mal genauer, was du da meinst. Ja, also die erste Phase ist die, von der ich jetzt spreche, wo ich halt mit ihm in Kontakt war. Und das war so, mir war das eigentlich immer ein bisschen unangenehm, weil wenn jemand da ist, der einen beobachten kann, ohne dass man ihn selber sehen kann, das ist natürlich... Nicht so schön. Ja, das ist unheimlich. Und ich habe unlängst jemanden gehört, der sagt, ja, man liebt seine Verwandten, aber wenn sie dann nach dem Tod wieder irgendwo erscheinen, dann hat man Angst. Und ich glaube, das stimmt. Bei mir zumindest. Okay, wir waren bei den Phasen. Ja, und ich habe mir immer wieder gewünscht, halt, also er ist immer wieder gekommen. Ich habe aber gesagt, nee, ne. Lass mich mal jetzt in Ruhe, dann ist er weg, dann ist er wiedergekommen. Hast du ihn denn wirklich real gesehen, als würde er im Raum stehen? Nein, nein. Es war irgendeine innere Vision oder eine innere Nähe hast du zu ihm gehabt? Nein, auch nicht. Ich habe einfach seine Anwesenheit gespürt. Ohne ihn zu sehen, wirklich? Ohne ihn zu sehen, ne? So, wir kommen auf die Phasen zurück. Ja. Ja, die Phase, also die nächste Phase, das wäre gewesen nach keine Ahnung wie vielen Wochen, das war, kann ich nicht mehr sagen, aber da habe ich gespürt, dass er irgendwie wie weiter weg ist. Mhm. Und auch nicht mehr so in der Lage, mit mir zu interagieren oder zu kommunizieren. Und dann? Und die nächste Phase war, dass ich ihn zwar noch wahrgenommen habe, aber eigentlich war das so komisch irgendwie, es war so wie, als wäre nicht mehr der, der er früher war. Mhm. Sondern nur noch so ein, was ganz, ganz Einfaches. Ich will nicht sagen primitiv, primitiv klingt, ist nicht das richtige Wort, aber so was Ursprüngliches, mhm, was keine Persönlichkeit mehr in dem Sinne hat. Gab es darüber noch eine Entwicklung, eine Phase? Nein. Nein. Und dann war er irgendwann weg? Ich hab ihn noch wahrgenommen als dieses Etwas, jetzt, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er mich nicht mehr so in der Form war. Kannst du sagen, wie viele Wochen das Ganze angehalten hat? Also diese letzte Phase, meinst du? Ne, die gesamte Phase, bis er dann quasi verschwunden ist. Das waren 3 Monate. 3 Monate? Ja. Mhm. Hast du, meinst du das jetzt durch den Tod des Halbbruders so gespürt und beobachtet zu haben? Oder warst du vorher schon von diesen Dingen informiert oder ausgegangen oder hast du daran geglaubt? Ich habe da schon dran geglaubt. Aber ich habe mir das immer völlig anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, unter sowas, eher sowas wie Poltergeister oder Stimmen hören, mhm, und solche Sachen. Und ich habe gerade gefragt nach der Zeit, wie lange, ja, du das wahrgenommen hast. Mit einem Hintergedanken habe ich das gefragt. Mhm. Weil die tibetanischen Buddhisten gehen davon aus, dass 49 Tage die Seele eines Verstorbenen noch im Irdischen ist. Mhm. Und die das ähnlich beschreiben, wie du es gerade beschrieben hast, dass diese Seele oder was immer das auch ist, sich immer weiter entfernt, wo immer auch hin. Aha. Das weiß man natürlich alles nicht. Findest du das, was du da empfunden hast, findest du das tröstlich oder gruselt dich das? Beides. Warum gruselt es dich? Also jetzt gruselt es mich nicht mehr, aber damals hat es mich gegruselt, weil es einfach eine sehr intensive Erfahrung war. Mhm. Und ich glaube, sowas erlebt auch nicht jeder, zumindest nicht mehrmals im Leben. Und es ist einfach diese Intensität von etwas, was man noch nie erlebt hat, mhm, was ein bisschen, ja, unheimlich ist. Wie siehst du es denn? Wie, von was gehst du aus? Was ist für dich der Tod? Ja, so wie ich das da erlebt habe, stelle ich mir das vor. Und was glaubst du, was dann endgültig ist, nachdem alles verschwunden ist aus dem Irdischen? Ja, das kann man schwer sagen. Das kann man schwer sagen, deswegen frage ich dich ja, was du glaubst. Ich stelle mir das am ehesten so vor, dass die Möglichkeit besteht, dass daraus was Neues wird. Mhm. Ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Sowas wie Wiedergeburt, aber nicht in dem Sinne, dass diese Person nochmal genauso wiedergeboren wird, wie sie, mhm, vorher gelebt hat. Mhm. Moritz. Und das Besondere für mich war eben, dass er mir klar machen wollte, dass der Zustand, in dem er in diesem Moment war, mhm, gut war, mhm, für ihn. Also es war so quasi wirklich so, wie er sich es gewünscht hat. Und das ist wiederum tröstlich. Ja, schon, weil, ich meine, man erlebt das Physische ja auf der einen Seite, das Leiden und, mhm, und das alles, ne? Und auf der anderen Seite denkt man sich dann, wenn man die andere Seite jetzt nicht miterlebt, ne, mhm, dann sieht man diesen Menschen einfach, wie er dann, mhm, stirbt und, mhm, und in eine Kiste kommt und beerdigt wird. Und das hat natürlich schon was sehr, ja, das ist eigentlich das wirklich Gruselige, ne? Mhm. Wenn man so will. Dieser Gedanke, dass man irgendwann wie so ein Stück Fleisch einfach da liegt und vergammelt. Ja, aber das ist dann nur die Hülle, die übrig bleibt. Ja, vielleicht genau. Ist das, worauf es ankommt, längst weg und hat mit der Hülle überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, genau. Lieber Moritz, danke für deinen Anruf und dass du uns das geschildert hast. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Gute in deinem Leben. Ja, dir auch. Ne? Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. So, ihr Lieben, Hinweis auf unser letztes Thema in der Sendung Domian. Der letzte Themenschwerpunkt nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr habt es so gewollt, ihr habt abgestimmt. Und das Thema nächste Woche Mittwoch heißt Zwänge und Rituale. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, mit Leuten sprechen, die ungewöhnliche Angewohnheiten haben. Zwänge. Also vielleicht lustige Zwänge oder eben auch belastende Zwänge, die euch ja das Leben schon schwer machen. Dann gerne mit Leuten, die schräge Rituale für bestimmte Lebenssituationen haben. Also wie geht ihr vielleicht ins Bett? Wie steht ihr immer auf? Gibt es ein besonderes Ritual, bevor ihr aus dem Haus geht? Also ganz viele Leute haben ja völlig verrückte Sachen. Die meisten reden da nicht so sehr gerne drüber, aber ich möchte sehr gerne mit euch nächste Woche darüber sprechen. Also Zwänge und Rituale, das ist das Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder dann Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Zwänge und Rituale, nächste Woche Freithemen nach heute am Freitag. Und hier ist Michael. Michael ist 57. Hallo Michael. Hallo Domian. So, jetzt sind wir beide dran. Ja. Um was geht's denn, Michael? So, ich hatte die Idee, das mal zu erzählen, als ich deinem Gespräch mit der ersten Anruferin heute zugehört habe. Es geht um Krankheiten. Und zwar hatte ich im Jahr 2002, schon eine Weile her, ist mir ein Hirnaneurysma im Kopf geplatzt. Hm. Das heißt, die Ärzte nennen das Aneurysma mit Ruptur. Und das ist, ein Aneurysma man muss sich das als so eine Verdickung, als so eine Art Beule einer wichtigen Ader in Herznähe oder im Kopf vorstellen. Mhm. Und wenn man Druck drauf gibt, also wenn man einen hohen Blutdruck hat, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Klo sitzt und drückt oder Trompete spielt oder Sex hat und der Blutdruck steigt, dann kann das platzen. Das Problem ist bei der Sache ist, oder das Tückische ist, man hat das jahrelang, trägt man das mit sich rum und es tut nicht weh und man merkt es auch nicht. Also mir ist das so völlig aus heiterem Himmel passiert, mit meiner damaligen Freundin im Bett. Ach du und, also beim Sex dann, ist das passiert? Beim Sex ist das passiert. Also wenn es mir auf dem Klo passiert wäre, würde ich jetzt nicht mit dir telefonieren. Was ist denn dann genau passiert? Also durch die Aktionen der Sexualität gab es... Durch den erhöhten Blutdruck ist dieses Aneurysma in meinem Kopf, wovon ich ja nichts wusste, geplatzt. Was ist das? Was ist das für ein Gefühl, wenn so etwas platzt? Also ich kann mich erinnern, dass ich kurz gefühlt habe, dass ich hatte kurz ein kühles Gefühl so auf der Stirn und dann ging auch schon das Licht aus. Das heißt, so schnell Ohnmacht. Ganz schnell. Also ich war im Koma eigentlich direkt. Und meine damalige Freundin hat dann den Notarzt angerufen und ich bin erst 2 Tage später im Krankenhaus wieder zu mir gekommen. Ich hatte das Glück, dass ich im Krankenhaus, dass dann irgendwie ein gewiefter Chirurg oder Arzt war, der sofort wohl den Verdacht hatte, dass das ein Aneurysma ist. Und ich bin dann sofort notoperiert worden. Das wird dann über, die nennen das Coiling, das ist über die Leiste gemacht worden, da kommen dann so Spiralen, werden durch die Adern geführt und mit denen wird dann diese... Wie bei einer Herzkatheteruntersuchung geht das ja auch in die Leiste genau, rein. Genau, ganz genau. Ah, ja. Genau das Gleiche. Und also der Kopf wird nicht aufgemacht. Also das entscheiden die dann vor Ort. Es gibt auch, ich habe auch gehört, dass schon Leuten der Kopf aufgemacht wurde. Das ist bei mir aber nicht passiert. Und dann gehen die quasi durch die Leiste, durch den ganzen Körper in das Gehirn rein. Genau. Was machen die denn da oben? Die schieben da so ganz kleine... Spiralen aus Metall rein, bis dieses Loch gestopft ist. Also hochkomplizierter Vorgang. Das dauert, ich glaube, 4-5 Stunden so eine OP. Ja. Warum ich aber eigentlich anrufe, was ich nicht unwichtig finde. Also ich weiß inzwischen oder man ist inzwischen ziemlich sicher, dass man das erben kann. Das heißt eine Veranlagung zum Aneurysmus. Das wird wohl vererbt. Da ich adoptiert bin, weiß ich nicht, wer meine Eltern sind. Ich kenne meine Verwandtschaft nicht. Aber ich habe dann nach dem, was mir da passiert ist, meinen Sohn, der inzwischen 25 ist, mal scannen lassen und dann also in MRT geschoben, und der ist aber frei davon. Also kann man das? Kann man das? Du bist gut informiert. Kann man das nur im MRT sehen? Wenn man es im Kopf hat, ja, aber ja. Ich glaube, ich weiß nicht, man kann das ja auch in der Herznähe haben. Mhm. Und dass die Leute, die das in Herznähe haben, die das ist eigentlich, glaube ich, noch gefährlicher, weil die verbluten relativ schnell innerlich. Mhm. Ich habe da ein unglaubliches Glück gehabt, weil die Hälfte stirbt, also 50% gehen dabei drauf, wenn denen ein Aneurysma platzt. Wie ist es dir ergangen, als du dann wieder aus dem Koma erwacht bist nach der OP? Erstmal hatte ich tagelang wahnsinnige Kopfschmerzen, das gehört wohl dann auch dazu, aber ich hatte, weil diese Blut-Hirn-Schranke unterbrochen war, also ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber ist es halt, ich hatte halt die ersten Tage, als ich wieder wach war, kein Gefühl in den Beinen. Ich konnte also meine Beine nicht aus eigener Kraft bewegen, und die Ärzte konnten mir auch nicht sagen, ob das wiederkommt oder nicht. Aber das ist wiedergekommen. Das ist wiedergekommen. Also hattest du ein Ich-Gefühl? Wusstest du, wer du bist und wo du bist? Als ich wieder zu mir kam, ja ich wusste das ungefähr. Also es hat ein paar Minuten gedauert, weil ich war ja 2 Tage weg, aber das ging eigentlich relativ schnell. Nun ist ja viel Zeit vergangen, 2002, ne, sagtest du, war ja, das. Ja. Bist du heute wieder gänzlich hergestellt? Und ja, ich war sowieso, also ich war circa einen Monat im Krankenhaus zur natürlich zur Beobachtung auch, und es dauert ein bisschen, bis man wieder die volle Orientierung hat. Erst war mir immer schwindelig, wenn ich mich nach oben bewegt habe, aber ich habe nichts zurückbehalten. Also ich habe da ein tierisches Glück gehabt, weil, wie gesagt, die Hälfte, also gut 50% stirbt daran, und dann sind es nochmal 30-45%, die schwere bis schwerste Behinderung zurückbehalten. Also hast du wahnsinniges Glück gehabt. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Und wie gesagt, auch gut, dass deine Partnerin dabei war. Wenn du alleine gewesen wärst, wäre es vorbei gewesen. Dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, deswegen rufe ich halt an, seine Nachkommen, wenn er selber sowas in der Familie hat, bei den Großeltern oder bei anderen Verwandten oder so, oder Blutsverwandten, die Nachkommenschaft auf jeden Fall mal, zumindest, das kostet halt nicht viel Zeit. Ja, also auf jeden Fall. Weil es ist halt vererbbar, da geht man heute von aus. Man spricht mit dem Arzt, mit dem Neurologen, ich glaube, ein Neurologe ist da ein guter Ansprechpartner. Genau, also wenn man dem erzählt, dass sowas in der Familie vorgekommen ist, wird er sicherlich da überhaupt nichts gegen sagen. Also, interessanter Hinweis, Michael, wusste ich auch nicht, insofern ist es gut, dass du angerufen hast und die Informationen hier gesagt hast. Vielen Dank. Ja, gerne. Und dir natürlich möchte ich noch sagen, also da ich dich schon so lange höre, ich weiß gar nicht, wie ich nachts einschlafen soll, wenn du wohl nicht mehr die Sendung machst, weil es abends immer mein Betthupfer, wie man so sagt, deine Sendung zu gucken. Also viel Glück und viel Erfolg. Warte. Danke, Michael, sehr nett von dir. Alles Gute, tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.32 Uhr. Jetzt geht's wieder los mit unserer Versteigerung. Es gab eine technische Panne. Wir hatten ja vor 2 Tagen schon damit angefangen. Aufgrund dieser technischen Panne musste alles zurückgeschraubt werden. Deshalb fange ich jetzt nochmal von ganz unten an. Dieser weiße Hirsch ist ein ganz wichtiger Eyecatcher, ein ganz wichtiges Maskottchen für unsere Sendung hier. Tausende von Stunden hat dieser weiße Hirsch im Fernsehen hier gestanden, immer im Hintergrund hinter meinem Stuhl, wo immer ich auch gesessen habe, in diesem Studio oder in dem alten Studio. So, jetzt ist die Sendung nächste Woche vorbei. Und dann haben wir uns überlegt, ich könnte den Hirsch mir zu Hause ins Bücherregal stellen und von schönen alten Zeiten träumen. Aber dann kam eine viel bessere Idee. Wir versteigern den Hirsch für einen guten Zweck, damit er auch noch eine gute Sache bewirkt werden kann. Und wir möchten diesen Hirsch jetzt versteigern. Ab jetzt läuft die Versteigerung. Und zwar zugunsten der Palliativstation der Universitätsklinik Köln, dem Mildred-Scheel-Haus. Ich bin diesem Mildred-Scheel-Haus, viele von euch wissen das, schon sehr lange verbunden. Ich weiß, welche hervorragende Arbeit die Pfleger und die Ärzte dort leisten und wie wichtig eine Sterbestation, das ist ja eine Palliativstation, wie wichtig es ist, Menschen in Würde sterben zu lassen und ihnen noch so viel Lebensqualität wie irgend möglich zu schenken und ihnen den Rest ihres Lebens so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Deshalb bin ich engagiert in dieser Station, weil ich die Arbeit so gut finde. Und wir möchten diesen Hirsch gerne zugunsten der Palliativstation versteigern. Also, ihr müsst auf eBay gehen. Stichwort Domian Hirsch. Und ich sehe, wir sind jetzt schon bei 1500 Euro. Das ist natürlich irre, während ich hier ein paar Minuten nur rede. Wenn ihr es nicht sofort findet, ihr könnt auch über 1Live, über den Link von 1Live.de gehen. Und da seid ihr auch bei der Aktion. Ich bitte alle, die vorgestern schon gesteigert haben, nochmal zu steigern, weil das Ganze ist ja auf Null gefahren wegen der technischen Panne. Jetzt läuft es richtig auf Hochtouren. Es läuft bis nächste Woche. Und ich würde gerne mit demjenigen, der gesteigert hat, der das Höchstgebot gesetzt hat, nächste Woche Donnerstag auch gerne hier in der Sendung telefonieren, wenn die Person das wünscht. Das muss natürlich nicht sein. 2000 Euro. Wir sind schon bei 2000 Euro. Das ist wirklich sensationell. Ja, also eBay, Domian Hirsch, unter dem Stichwort Domian Hirsch, oder ihr geht über den Link 1live.de. Und ich habe mir überlegt, habe ich vorgestern auch gesagt, dass der Gewinner oder der am meistbietende auch noch den kleinen Weihnachtsmann dazu geschenkt bekommt. Ach, noch was ganz Wichtiges. Ich bitte, keine Spaßbieter jetzt hier ans Werk zu gehen. Das hat juristische Folgen. Derjenige, der bietet, muss das auch gegebenenfalls zahlen, was er bietet. Also bitte nur seriöse Leute. Wer nicht seriös ist, hat mit ernsthaften juristischen Folgen zu rechnen. Ich bin sehr gespannt. Das läuft jetzt noch bis nächste Woche Mittwoch. Und ich werde euch am Montag und Dienstag immer wieder darauf hinweisen. eBay. Wir sind bei 2500, höre ich gerade. Das ist sensationell, das freut mich wirklich sehr. Wenn das jetzt in dem Tempo weitergeht, übers Wochenende und am Montag, ich bin gespannt, was ich euch Montagabend verkünden kann. So, jetzt ist Christian hier. Christian ist 43. Guten Morgen, Christian. Ja, hallo, Jürgen Domian, ich grüße dich. Hallo Christian, freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich noch mal eine Woche vor dem Ende deiner Sendung mit dir reden darf. Was ist denn dein Thema, Christian? Mein Thema ist noch zum Mittwoch, wo ihr da hattet, ungewöhnliche Neigungen, ungewöhnliche Hobbys. Ja. Zwar meine ungewöhnliche Neigung ist, dass ich sowohl praktisch mein Privat- und mein Geschäfts- und Berufsleben lebe, einmal als Mann und einmal als Frau, so wie ich Lust und Laune habe. Also du führst ein Doppelleben quasi, oder wie? Ja, aber ein öffentliches Doppelleben. Du bist mal Frau und mal Mann. Genau, richtig. Je nach Laune. Heute steht dir der Sinn nach Christian und am anderen Tag steht dir der Sinn nach, wie nennst du dich? Habe ich keinen speziellen Namen. Wie? Eine Freundin, habe ich halt nicht. Du hast keinen Namen als Frau, wenn du dich als Frau... Nein, eine Freundin nennt mich dann Chrissy, aber sonst gibt es da eigentlich keinen Was steckt Namen. Dahinter? Ist das eine transsexuelle Veranlagung? Oder ein Spaß in der Verkleidung? Nein, ich schätze nicht transsexuelle Veranlagung. Ich schätze wirklich nur der Spaß an der Verkleidung und der Spaß an der Illusion dann halt auch irgendwie. Verstehe. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin Lohnbuchhalter und mache noch die EDV in den Unternehmen. In einem großen Unternehmen, in einem Unternehmen irgendwo. So. In einem großen nicht. Wir sind Mittelstand. Ja, ist ja wurscht. Das heißt... Es kann sein, dass du zwei Tage in der Woche als Christian mit Schlips und Kragen oder wie auch immer, wie du dich als Mann kleidest, hinkommst. Und am anderen Tag kommst du aufgebrezelt als Chrissy. Ja, genau. Und was machen die Kollegen mit? Was sagen die Kollegen? Die Kollegen machen das mit. Sie sagen nichts dazu. Sie akzeptieren das, was natürlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich werde immer als Herr XY angesprochen. Egal, wie ich aussehe, aber... Als Herr wirst du dann schon angesprochen, auch wenn du als Frau da sitzt. Wie brezelst du dich denn auf? Beschreib dich mal, wenn du richtig als Frau da dann ankommst. Ja, also früher hat es gut 3 Stunden gedauert, bis ich fertig war. Mit Perücke, Make-up, Klamotten, allem drum und dran, falscher Oberweite. mittlerweile habe ich... Bitte? Pumps? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar. Schicke Kleider, ja klar, ja, sicher. Richtig. Schöne, schicke Kleider, Strumpfhose oder einen schönen Rock. Also alles dann. Ja, klar. Und Mittlerweile habe ich die Haare aber so lang, dass ich keine Perücke mehr brauche, sage ich mal. Und meine Geheimratsecken halten sich auch noch einigermaßen in Grenzen. Ach so, das heißt, du kannst die eigenen Haare dann nehmen, um die herzurichten. Genau. Genau, und dafür brauche ich dann mittlerweile jetzt morgens nur noch mit Duschen, allem drum und dran, ungefähr 2 Stunden. Immerhin, ist ja immer noch eine ganz schön lange Zeit. Ja, nur allein der Duschen dauert bei mir meistens, weil, keine Ahnung, mit Haare waschen, weil lange Haare brauchen dann ja halt auch mehr Pflege. Das dauert dann meistens allein schon eine Dreiviertelstunde. Jetzt habe ich am Anfang nicht richtig kapiert. Bist du privat in einer Beziehung? Nein, ich bin nicht in einer Beziehung, ich war auch noch in keiner, aber das schiebe ich nicht darauf, sondern ich schiebe es eher darauf, weil ich seit meinem 16. Lebensjahr, sage ich mal, nachdem ich die Schule beendet hatte, immer sehr, sehr viel gearbeitet hatte. Immer Nebenjobs, auch während der Ausbildung, während des Studiums. Wie? Und nie zwischendurch mal verliebt gewesen? Doch, klar, logisch. Nichts draus geworden? Es hat sich nie was entwickelt halt. Das ist halt. Das heißt, du warst nicht mal ganz kurze Zeit mit jemandem zusammen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ich platonisch über alles liebe. Mhm. Und das weiß sie auch. Wir werden aber nie zusammenkommen, weil sie praktisch einfach sozusagen keine sexuellen Gelüste zu mir hat. Und du hättest zu ihr schon? Nein. Ich empfinde sie eher als sehr, sehr gute Freundin. Okay. Wie bist du sexuell ausgerichtet? Zu Frauen hin eher? Hauptsächlich? Ja, richtig. Hauptsächlich? Ja. Nur zu Frauen, ne? Hast du oft Sex? Mit mir selbst, ja. Nur mit dir selbst? Ja. Wie kommt das? Du bist ein Karl 43. Hast du überhaupt schon mal mit einer Frau geschlafen? Nein. Und dafür gibt es aber auch einen Grund, den ich mir nicht einrede, obwohl es so klingen mag, weil ich hatte jetzt in diversen Talkshows auch mal da von dieser Universitätsprofessorin aus England gehört, wonach man sich ja auch, wenn man sich Dinge immer oft erzählt, sich selber auch Erinnerungen einreden kann. Sowas gibt es. Ich rede mir das aber nicht ein. Ich hatte ein böses Erlebnis gehabt, als ich noch klein war, mit meinem damaligen Kinderarzt. Meine Eltern waren auch dabei gewesen. Man muss dazu sagen, ich bin mit Pendelhoden geboren worden. Was ist das? Das heißt, bitte? Was ist das, Pendelhoden? Das heißt, die Hoden waren praktisch zuerst im Körper drin und dann halt erst später raus. Die müssen operativ sein, die sind im Bauchraum, glaube ich. Die kamen dann von alleine raus. Ach so, die kamen von alleine raus. Okay. Also nichts operativ. Mhm. Und dann wollte mein Arzt wohl untenrum prüfen, ob alles in Ordnung ist und etc. Und ich kann mich nur noch an die Schmerzen, an die Schreie, an weiß der Kuckuck was erinnern von mir. Und es war grausam und das vielleicht ist auch der Grund, warum ich Sexualität mit Frauen eben irgendwie überhaupt gar nicht vermisse, ja. Hat dieser Arzt dir nur in Anführungszeichen wehgetan oder glaubst du, dass er sexuell übergriffig war? Nein, keine sexuellen Übergriffe. Meine Eltern waren ja dabei gewesen. Da kann ich mich auch noch erinnern. Er hat mir nur in Anführungszeichen wehgetan. Richtig. Und du meinst, dass das allein ausreicht, um das zu erklären, dass du so verhalten bist? Ja, weil ich kann mir so allgemein Sexualität mit jemand anderem auch nur ganz, ganz schwer vorstellen. Aber mit dir alleine klappt es schon gut. Ja. Das, ja, schon. Das klappt sehr, sehr gut. Ja. Der war nie der Reiz, irgendwann mal mit einem Mädel was zu machen früher oder vielleicht zu einer Prostituierten zu gehen oder sowas? Nein, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Bist du so, hast du dich jetzt so in deinem Leben arrangiert? Bist du zufrieden, wie du jetzt lebst? Ich bin sehr zufrieden, dass ich mich jeden Morgen entscheiden kann, wie ich auf die Straße gehe. Das finde ich sehr lustig, ja. Was ich halt gut finde, ich komme dann halt auch noch praktisch überzeugend drüber. Also solange ich nicht anfange zu reden, kommst du gut als Frau rüber, optisch. Richtig. Die Stimme veränderst du dann nicht? Ich kann es probieren. Ich habe es auch schon öfters probiert Unter anderem Holger Kreimeier hatte ja mit dir mal ein Interview geführt von Alsterfilm in Hamburg. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Kannst du dich noch daran erinnern? Der war da bei dir damals im Studio. Und bei seinem Projekt da habe ich auch schon zweimal in so einer Comedy-Serie mitgespielt. Und da habe ich meine Stimme dann natürlich etwas verändert. Aber so im normalen Leben hast du es nicht? Eigentlich nicht. Nein. Und ich fühle mich da drin dann ganz einfach wohl. Ich fühle mich in meiner Männerrolle wohl, wenn ich die ausfühle, als auch in meiner Frauenrolle. Also okay, aber mal abgesehen von diesem Hobby, von dieser Leidenschaft, wie immer man das nennen mag, gibt es Tage, wo du dann doch eine Sehnsucht vielleicht nach Nähe, nach Erotik zu einem Menschen hast? Ich habe eine Sehnsucht dann ja schon mal nach Nähe, klar, aber dafür habe ich dann ja immer noch meine platonische Freundin, sage ich mal, die jetzt zwar in einer neuen Partnerschaft lebt, aber... Das ist nur platonisch, du wirst ja mit ihr nicht dann kuscheln und... Ja, aber es reicht mir, wenn man sich dann halt schon mal gegenseitig drückt und sowas und sich liebe Worte sagt, das reicht mir. Und ich habe das gerade so gefragt, Christian, ob du dich mit deinem Leben so arrangiert hast. Dann ist es ja gut. Andererseits würde man natürlich jetzt im ersten Moment denken, da ist irgendwas Komisches passiert in der frühen Kindheit. Er hat noch nie Sex gehabt, er hat noch nie eine Liebe gehabt. Eigentlich wäre das ein Fall für einen Psychotherapeuten. Ich war in psychotherapeutischer Behandlung in 2014. Ja. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen. Wann war das? September 2014. Da war ich in der Tagesklinik, nachdem meine Mutter gestorben war. Und da kam das ja auch erst raus und seitdem kann ich das auch so öffentlich, meine beiden Rollen, auch erst ausleben. Weil mir damals meine Therapeutin gesagt hatte, Herr XY, das ist doch nicht Ihr Hauptproblem, das ist doch doch gar nicht schlimm. Aber du bist jetzt... Christian, ich muss Sie eben ganz kurz unterbrechen. Ich höre gerade aus meiner Rede etwas Hochspektakuläres. Wir sind bei 20.000 Euro. Für den Hirsch. Wow. Ich fasse es nicht. 20.000 Euro. Ich bin völlig glatt. Keine Spaßbieter. Nein, ich habe es gerade schon gesagt. Die Spaßbieter seien gewarnt. Es gibt heftige juristische Konsequenzen und der Spaßbieter muss zahlen. Und wenn er nicht zahlen kann, das haben wir alle schon erlebt, dann ist richtig was los. Also ich gehe davon aus, dass das alles okay ist und 20.000 ist Wahnsinn. Christian, aber zurück zu dir. Bist du denn weiter in therapeutischer Behandlung? Nach dem Tagesklinikaufenthalt habe ich mir einen stationären Therapeuten gesucht, also einen Ambulanten, zu dem ich immer so dann alle zwei Wochen zuerst oder einmal im Monat hingegangen bin. Das ist jetzt ausgelaufen und jetzt darf ich noch zu Kurzgesprächen einmal im Vierteljahr kommen und das nehme ich dann halt auch noch wahr. Ist das für dich okay? Bringt's dir was? Ja, es bringt mir was. Okay, dann ist das so gut. Ich habe noch eine Frage zu der Verkleidung. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass deine Firma und deine Kollegen da tolerant reagieren. Gab es denn auch nicht schon mal... So, ja. Nicht so? Doch, nein, es gab noch nie etwas Negatives. So, das wollte ich nämlich fragen. Weil das hatte ich gerade auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe auch noch als Nebenjob bin ich auch noch selbstständig tätig, auch noch in der IT-Branche. Und da habe ich dann halt auch Kunden und diese Kunden besuche ich dann halt auch mal so und mal so. Ich finde es wirklich völlig, völlig verrückt, aber warum nicht? Wenn es dein Leben ist, dann ist es so. Ja. Und ich fühle mich dann damit dann halt auch wohl und ich habe keinen einzigen Kunden, seitdem die das alle wissen, dadurch verloren. Ja, also. Hör mal, bist du denn schon mal von einem Typ angemacht worden als Frau? Nein. Das könnte ja auch passieren, ne? Das könnte mal. Wenn du so verwechselt ähnlich siehst wie eine Frau. Richtig, aber dann würde ich dem Korb geben auf sowas. Dann sagst du, ich lass mich in Ruhe, ich bin lesbisch, sagst du dann. So ungefähr, ne? Ja. Christian. Und was ich auch noch ganz kurz sagen will, unsere Gesellschaft, glaube ich, hat sich geändert. Ja, sehr. Mir ist auch ziemlich egal, ob man mich hier heute Abend erkennt oder halt nicht. Alle Leute in meinem Umfeld wissen das, ja. Ich komme aus einer Region von Deutschland, aus dem Siegerland, die ja eigentlich ziemlich christlich geprägt ist. Und selbst wenn ich da in der Stadt in Siegen so rumlaufe, ich habe noch nie ein böses Wort hinter mir. Die Siegerländer. Ein tolerantes Völkchen, Siegerländer. Und ich kann halt nur an alle Leute appellieren, auch an die, die ein ähnliches Thema hatten, die dich in den vergangenen Jahren angerufen hatten. steht dazu, geht nach draußen, draußen ist das Leben. Genau. Und wenn ihr euch auch entsprechend zurecht macht und dann halt auch entsprechend aussieht, dann wird man auch akzeptiert. Und man wird nur akzeptiert, wenn man es sozusagen nicht richtig macht oder aber praktisch wie wirklich, ich sage jetzt mal ein Schimpfwort, Schwuchtel oder was, dann halt aussieht, weißt du? Ja. Christian, ich danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Wenn du magst, ruf dich meine Psychologin nochmal an gleich. Das kann sie gerne machen, klar. Das macht sie. Viel Glück. Und ich danke dir, dass ich mit dir nochmal sprechen durfte, und für deinen weiteren Lebensweg wünsche ich dir alles Gute. Sehr nett von dir. Vielen Dank, Christian. Dass du dann bald halt auch schöne Morgen erleben kannst. Genau. Christian, vielen Dank. Du legst auf, wir melden uns gleich. Mach ich. Tschüss. Bedanke mich bei Ciao. Dir. Tschüss. Und hier ist Julia. Julia ist 30. Guten Morgen, Julia. Ja, grüß dich. Hallo. Hallo, Julia. Ja, schöne Grüße aus Berlin. Danke, da freue ich mich besonders drüber. Ja, ich auch. Ich finde gar nicht, dass deine Stimme so anders klingt als sonst so, weil alle ja immer sagen, am Telefon würdest du anders klingen. Ach so. Aber nö, finde ich nicht. Na gut, dann ist das auch schon mal geklärt. Ja. Liebe Julia, weswegen rufst du an? Ja, ich möchte eigentlich was Positives sagen. Mhm. Und zwar, kurz gesagt, ich war Mormonin, mhm. also streng religiös mhm. und bin lesbisch. Und bist aber immer noch Mormonin? Nee, ich war Mormonin und bin lesbisch. Und geht das, Mormone sein und lesbisch sein? Nee. Deswegen sage ich ja, ich war Mormonin. Ja, deswegen frage ich jetzt nochmal so. Jetzt im Schnelldurchgang, als Schnellkurs. Erklär mal den Leuten, was ist ein Mormone? An was glauben Mormonen? Ja, es gibt ein paar Abspaltungen. Also ich war bei den Heiligen der letzten drei Tage durch meine Eltern reingekommen und bin mit 12 habe ich mich taufen lassen. Mhm. Also du bist ja richtig reingewachsen, ne? Von Kindesbeinen an. Doch schon, aber es gibt bei den Mormonen keine Kindestaufe. Okay, gut, dann getauft. Und genau, dann habe ich mich selber taufen lassen, aus freiem Willen. An was glauben die Mormonen? Inwiefern? Was meinst du? Nee, was für eine Religion ist das? An was genau glauben die? Also in der Abspaltung, wo ich war, da glaubten sie an die Bibel. An die Bibel, an das Alte Testament. Genau. An das Neue nicht. Also Jesus Christus ist nicht relevant für die Mormonen. Doch, weil Gott, Jesu und Christus waren oder sind eine Person sozusagen. Mhm. Kann man das so leicht sagen? Was unterscheidet meinetwegen die evangelische oder katholische Religion von der Mormonenreligion? Die Mormonenreligion sagt sich, dass sie halt sich mehr an die Dogmen hält. Also kein Sex vor der Ehe Was sind die Hauptdogmen? Also kein Sex vor der Ehe ist schon mal ein krasses Gesetz. Was gibt es noch für Dogmen? Also es ist, habe ich auch dann deinen Kollegen schon gesagt, relativ nah gefasst an den Zeugen Jehovas, die Ideologie. Also nimmt man auch die Bibel wörtlich? Ja. Das heißt, die Mormonen glauben auch nicht an die Evolution? Nein, nein, definitiv nicht. Wie sehen die Mormonen das, was geschieht mit den Ungläubigen nach dem Tod? Ja, das ist, also es gibt bei den Mormonen, also bei uns, ich sag immer noch bei uns, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr dabei bin, es gibt tatsächlich die Hölle. Mhm. Wenn. Und da muss man schmoren, wenn man sich nicht ordentlich verhalten hat. Genau, So, ist sicherlich ein großes Dogma nicht nur kein Sex vor der Ehe, sondern ein Dogma ist bestimmt auch die Ächtung der Homosexualität. Das natürlich, ja. Als du und dann, das ist eigentlich mein Problem. Als du dann gemerkt gewesen. Hast, Mensch, ich stehe irgendwie auf Mädels, wie hast du das für dich empfunden? Du warst mittendrin in diesem Kreis, du bist da reingewachsen. Wie geht man dann mit solchen Gefühlen um, die man in sich spürt? Wie hast du dich selbst empfunden und gesehen? Ganz schlimm. Als Sünderin? Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du ein Selbstbewusstsein bekommen hast, dass du gedacht hast, ja, das bin ich wirklich und das ist nicht sündig? Als ich meine erste Freundin kennengelernt hatte. Und dann hat es auch noch ein bisschen gedauert, aber ja, irgendwann habe ich dann gefühlt, das ist richtig. Und ja. Hast du die Freundin aus Kreisen der Mormonen getroffen oder außerhalb? In Kreisen. Ich möchte nicht viel sagen, weil sie jetzt... Sie ist noch dabei. Heiratet. Wie bitte? Sie ist noch bei den Mormonen. Sie ist noch dabei, ja. Okay, und du möchtest sie schützen und dann möchtest nicht viel sagen. So, ja. Irgendwann hast du es dann deinen Eltern erzählt. Davon gehe ich aus, oder? Ja. Wie haben die reagiert? Ja. Wahrscheinlich dramatisch, oder? Meine Mutter ist immer noch komplett... Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich, ja. Deine Mutter ist immer noch komplett... Was hast du gesagt? Super. Meine Mutter ist immer noch komplett im Schock, obwohl es schon ein paar Jahre her ist. Was heißt das? Verkehrt sie nicht mit dir? Spricht sie nicht mit dir? Doch, das schon. Aber, also... ist halt so, es gab eine Angelegenheit vor einiger Zeit, da hat halt ihre Mutter Geburtstag gehabt. Mhm. Und da habe ich halt gefragt, darf ich meine Freundin mitbringen? Mhm. Und da kam halt nein. Mhm. Wie hat der Vater reagiert? Was? Wie hat der Vater reagiert? Meinem Vater ist alles egal. Mhm. Du bist aber jetzt nicht verstoßen aus der Familie. Aus der Familie nicht. Aus der Gemeinde ja. Was hat die Gemeinde denn zu dir gesagt, nachdem die das erfahren hatten, dass du lesbisch bist? Ich habe mich halt komplett, beziehungsweise, also es ist halt so, du musst dich für eins entscheiden. Entweder die Gemeinde oder der Lebenswandel der Welt. Mhm. Weißt du? Ja. Und ich habe mich halt dann für den Lebenswandel der Welt entschieden. Muss man das vor der Gemeinde sagen? Ich entscheide mich jetzt für den Lebenswandel der Welt? Nicht vor der Gemeinde, aber vor den Ältesten. Oh, vor den Ältesten. Okay. Genau. Hast du dann auch begründet, warum du dich für die Welt entscheidest? Bei den Ältesten nicht, bei den Ältesten ja, aber bei der Gemeinde nicht. Dann hast du vor den Ältesten aber gesagt, weil ich lesbisch liebe und lesbisch veranlagt bin. Genau, ja. So ein Wort ist wahrscheinlich schon des Teufels, wenn man das in deren Gegenwart ausspricht. Was haben die da konkret drauf geantwortet? Mit Bibelfersen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, der Mann, der bei einem Mann liegt, ist ganz schlimm. Achso, ja, genau, da gibt es so ein Vers, so ein übler Vers aus uralten Zeiten. Ja. Mhm. Hat man dir noch die Hand gegeben zum Abschied? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Hast du denn noch zu einzelnen Gemeindemitgliedern, mit denen du vielleicht auch befreundet warst in all den Jahren, gibt es da noch Kontakte, private Kontakte? Nee, leider nicht. Weil die das nicht dürfen? Ja. Das war auch wirklich das Schlimmste für mich eigentlich. Sonst wäre ich schon viel eher rausgegangen. Aber es war wirklich... Julia, da hast du ja einen heftigen Befreiungsschlag hingekriegt für dein Leben. Gratulation. ich erahne, was das bedeutet, aus so einer Zwangsgemeinschaft rauszugehen. Vor allen Dingen, in die man hineingeboren und gewachsen ist. Gratulation. Ich finde toll, was du gemacht hast. Lebe dein Leben und ich wünsche dir alles Gute. Die Sendung ist gleich vorbei. Schön, dass wir uns haben kennenlernen können. Liebe Julia, tschüss. So, meine Lieben, ich bin absolut fassungslos. 30.000 Euro sind schon geboten für den Hirsch. Ich bin fassungslos. Das muss so weitergehen. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche Montag. Bye, bye.